der Leiter der Delegation der Obersten Volksversammlung der TVRK Ri Songkyo, Direktor des Instituts für die Wiedervereinigung des Vaterlandes, hielt am 25. Oktober ab der Plenarsitzung der 135. Volksversammlung der Interparlamentarischen Union in Genf der Schweiz eine Rede. Er unterstrich: Auf der Weltarena wie in der UNO und in der Interparlamentarischen Union werden viele Resolutionen für die Gewährleistung der Menschenrechte verabschiedet. Aber weltweit ereignen sich ununterbrochen die Menschenrechtsverletzungen und Katastrophen und werden durch die Verschärfung der Widersprüche und Konflikte zwischen den Nationen und Zivilisationen der Frieden und die Sicherheit der Welt und die Existenzrechte der Menschheit schwer gefährdet. Die beispiellosen politischen und wirtschaftlichen Sanktionen der USA gegen die TVRK sind ein auf die Massenvernichtung gerichtetes Verbrechen gegen Menschenrechte, das das Existenzrecht einer gesamten Nation negiert und missachtet. Da die feindseligen Kräfte einschließlich der USA, die die Feindseligkeit gegenüber der TVRK als Staatspolitik betrachten, ihre Absicht, mit Gewalt die TVRK zum Zusammenbruch zu bringen, für ewig nicht erfüllen können, beschäftigen sie sich mit den boshaften wirtschaftlichen Sanktionen und den gemeinen Menschenrechtskampagnen gegen die TVRK. Aber all diese Sanktionen, Blockaden und intriganten Machenschaften können weder das koreanische Volk in Angst und Schrecken versetzen, noch das Ansehen der TVRK, die auf dem Weg zur Förderung der wahren Menschenrechte unbeirrt voranschreitet, schmälern. Weiter verurteilte der Delegationsleiter der TVRK in Süden die grausamen wirtschaftlichen Sanktionen der USA gegen andere Mitgliedstaaten der Union wie Kuba, Iran, Syrien, Sudan und die Demokratische Republik Kongo. Er appellierte an die Völker aller Länder, die die Souveränität verteidigen und die Gerechtigkeit und den Frieden lieben, dazu, auf der Grundlage des Prinzips der selbstständigen Entwicklung die starke Kraft für die Sicherung der Souveränität zu sammeln, gleichzeitig die Geschlossenheit und Solidarität zu verstärken und somit die Machenschaften der nach Vormacht strebenden Kräfte, die die Menschenrechtsfrage für die Erreichung ihres unreinen politischen Ziels missbrauchen wollen, in Süden zu vereiteln.